1761 ist Friedrich Ganz zur Verteidigung gezwungen. Aber auch die Österreicher unternehmen nichts. Laudon kann den Russen Butterlin, mit dem er sich vereinigt, zu keiner Schlacht bewegen. Nach Abzug der Russen nimmt er mit stürmender Hand am 1. Oktober Schweidnitz. Zum ersten Male können die Kaiserlichen in Schlesien überwintern. Hart auf hart liegt man sich hier und in Sachsen gegenüber, während die Russen Kolberg genommen haben. Ferdinand von Braunschweig hat sich gegen die beiden französischen Armeen behauptet. Wiederum sind Friedensverhandlungen an Kaunitz gescheitert. Von den Engländern, nach dem Rücktritt Pitts, nur schwach unterstützt, verhandelt Friedrich in seiner verzweifelten Lage mit dem Tatarenschan und mit den Türken, um sich Luft zu verschaffen. In diesem Augenblick scheidet Russland aus. Die Zarin Elisabeth stirbt. Zar Peter III., ein Bewunderer des Hohenzollern, macht am 5. Mai 1762 Sonderfrieden und schließt am 19. Juni ein Bündnis. Im Frieden von Hamburg folgen die Schweden. Friedrich ist über den Berg. Mit russischer Hilfe belagert der König Schweidnitz, als Daun naht, die Belagerung zu stören. Da wird in Russland Peter III. Gestürzt und ermordet und dessen Gemahlin, die frühere Prinzessin Sophie von Anhalt-Zerbst, besteigt als Zarin Katharina II. Den Thron. Sie löst das Bündnis und ruft die Armee des Generals Tschernyschew ab. Auf Friedrichs Bitten verheimlicht dieser 3 Tage lang den Befehl zum Abmarsch, sodass die Österreicher, die nicht wissen, wie sie mit den gegenüberliegenden Russen dran sind, am 21. Juli bei Bürgersdorf geschlagen werden können. Daun muss nach Böhmen zurück und Schweidnitz kapituliert am 9. Oktober. 20 Tage später siegt Prinz Heinrich bei Freiberg über die durch die Kaiserlichen gestärkte Reichsarmee. Dresden aber bleibt in der Hand der Österreicher. Im Westen hat Ferdinand von Braunschweig die Franzosen fast überall über den Rhein geworfen. Friedrich der Große kann durch Entsendung kühner Streitscharen nach Süddeutschland zahlreiche Reichsstände zur Neutralität bringen. Auch das Reich erklärt sich am 11. Februar 1763 neutral. Österreichs großer Angriffskrieg ist gescheitert. In Kanada sind die Franzosen unterlegen. Quebec befindet sich in der Hand der Engländer. Briten und Franzosen haben bereits am 3. November 1762 einen Präliminarfrieden abgeschlossen. Kanada, Florida, Neuschottland und einige Inseln im Mittelmeer werden den Engländern abgetreten. Österreich und Preußen kommen mühselig an den Verhandlungstisch, obwohl seit Herbst Waffenruhe herrscht. Durch sächsische Vermittlung kommt endlich im Jagdschloss Hubertusburg am 15. Februar 1763 der endgültige Friede zustande. Die Grenzen, um die im Umkreis so viel Blut im Bruderkampf geflossen, bleiben unverrückt. Preußen verzichtet auf Jülichberg und verspricht dem Erzherzog Joseph seine Stimme für die Kaiserwahl. Weit über die Kräfte seiner Einwohnerschaft hinaus hat der norddeutsche Jungstaat mit einem Verlust von fast 500.000 Menschen dem Ansturm der größten Mächte des Erdteils standgehalten. Es wird fortan keine europäische Angelegenheit mehr geben, in die er nicht sein gewichtiges Wort als Großmacht hineinreden wird. Auch Österreich hat sich als Macht ersten Ranges behauptet. Es berührt tiefschmerzlich, die Heere der beiden deutschen Staaten und ihre Feldherrenbegabungen sich im Bruderkampf erschöpfen zu sehen, die vereinigt in der damaligen Welt beim völligen Verfall des französischen Kriegswesens kein Hindernis gekannt hätten. Wären doch die Opfer für die Westmark gebracht worden, die damals noch in Wesen und Willen urdeutsch war. Deutsche Tragik. Und dabei ist zugleich klar, der 7-jährige Krieg ist nicht ein Ende, er ist erst der Anfang neuer Kriege, die nun schon nicht mehr über Schlesien, sondern weitgehend über die Frage, wem künftig in Deutschland der erste Platz gebührt, auftauchen müssen. So sind in Hubertusburg, wo die beiden Großmächte nach unentschiedenem Ringen auseinandergehen, erst recht die Drachenzähne für unerfreuliche Kriegsernte gesät worden. Friedrich kehrt von den Schlachtfeldern des Langen Krieges am 30. März 1763 nach Berlin zurück. Dem Fackelzug der Stadt entzieht er sich und gelangt durch Nebenstraßen in das Schloss. Ohne den Hof erscheint er beim Dankgottesdienst. Beim Ertönen der Lieder bricht er in Tränen aus. Jugend und Lebensglück hat er auf den Feldern gelassen. Was vom Leben noch übrig ist, gehört dem Wiederaufbau des müden Landes. Die Zeiten der Kunstfreunde von Rheinsberg sind vorbei. Der König ist ein Einsamer geworden. In Werken des Friedens heilt er die Wunden des Landes. Unvergessen sei die Ansiedlung von 250.000 Menschen auf neuer deutscher Scholle. Das Netze- und Wartebruch wird urbar gemacht. Fremde Ansiedler werden ins neue Land gerufen. Überall sieht der große Mann, der ganz seiner Herrscherpflicht lebt, persönlich nach. Die Rittergüter werden entschuldet. Die Bauern, deren Leibeigenschaft allerdings bis 1794 bleibt, erfahren Erleichterungen. Durch redlichste Verwaltung und Monopole auf Salz, Kaffee und Tabak steigen die jährlichen Einnahmen des Königs von 7 Millionen zu Beginn auf 20 am Ende seiner Regierung. In einem Zollkrieg mit Österreich und Sachsen wird die Industrie gefördert. Zur Belebung des Ostseeverkehrs wird Swinemünde begründet, aber für den Bau der Landstraßen geschieht nichts, um einem eindringenden Feind den Vormarsch zu erschweren. Die Rechtspflege wird verbessert, das allgemeine Landrecht vorbereitet. Die Schulen werden als Angelegenheit des Staates erklärt, viel geschieht für die mittleren Lehranstalten. Unter den Hochschulen ragt Halle empor. Leider herrschen die Franzosen in der Akademie der Wissenschaften in Berlin. Der große Friedrich, der durch seine Taten das Nationalgefühl der Deutschen mächtig belebt hat, steht durchaus im französischen Kulturkreise. Franzosen, vom genialen Voltaire bis herab zum unbegabten Nutznießer, erhalten Gehalt, während Winkelmann, der große Kunsthistoriker, nach Rom gehen muss, sein Brot zu verdienen, während der Kämpfer Lessing zeitlebens ein armseliges Dasein führt. Friedrich ist verständnislos für die deutsche Literatur, obwohl damals bereits das Lebenswerk Klopstocks, die Dramen Lessings in ihrer herben Größe, die besten Werke des formgewandten Wieland und die ersten hinreißenden Würfe Goethes vorliegen. Dabei ist der König ein überströmender Geist und in seinem Sanssouci selbst in Gesellschaft eines Voltaire als Philosoph und Dichter nicht der Nehmende. Am Ende des Siebenjährigen Krieges ist es indessen auch mit dem schönsten Leben von Sanssouci vorbei. In Preußen herrscht der König im Sinne der höchsten Verantwortung vor dem eigenen Gewissen als erster Diener des Staates allein. Er kennt die Menschen als schwach und hinfällig. Er regiert nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit, wie sie der Philosoph ersehnt und sie der Mächtige allein gestalten kann. Hart ist er, wo er auf Unredlichkeit stößt. Der friderizianische Staat steht hoch über dem gleichzeitigen Frankreich. Friedrich und die Reformen Maria Theresias und Josephs II. Haben Deutschland die Umwälzungen erspart, die Frankreich seit 1789 durchmachen musste. Vorurteilsfrei und edel verkörpert sich die deutsche Aufklärung in diesem König. Der preußische Staat ist ein Staat der Toleranz, in welchem niemandem der Weg zur Seligkeit vorgeschrieben wird. Eine gewaltige Heeresmacht von 200.000 Mann steht dem König zur Verfügung. Die preußische Reiterei ist nun die Hauptwaffe Friedrichs. Immer noch wird das Heer durch Werbungen aufgebracht. Die Inländer bleiben als Reserve für den Notfall weniger herangezogen. Also immer noch keine allgemeine Wehrpflicht. Ganze Städte und Landschaften, auch Berlin, sind vom Militärdienst frei. Am Ende der Regierung Friedrichs macht sich ein gewisser Verfall im Heere geltend, der Dienst veräußerlicht, die stolze Armee ist nicht mehr auf der alten Höhe.